Wie einen Sack hatte ich mir den Comanchen-Häuptling über die Schulter geworfen und rannte mit ihm unserer Stellung zu. Hinter mir blieb das Geheul seiner Krieger zurück, die durch einige Warnschüsse von der Höhe herab an einer Verfolgung gehindert wurden. Der Häuptling wurde gebunden, und es konnte wohl nicht lange dauern, bis er aus seiner Betäubung, in die ihn mein Fausthieb versetzt hatte, wieder erwachen würde. Der Kommandant machte mir ein Angebot, das ich gern annahm. Mr. Shatterhand, ich habe mir inzwischen euer Gespräch noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Glaubt ihr wirklich, mit den Comanchen Nale Masyufs allein fertig werden zu können? Ja. Warum fragt ihr? So möchte ich lieber nicht mit in den Llano gehen. Ich fürchte, ich habe nicht genug Proviant für meine Leute bei mir. 2 Tage Ritte weit müssten wir wohl in die Wüste vordringen, Kommandant. Nein. Also dieses Risiko kann ich nicht auf mich nehmen. Ich habe nichts dagegen, wenn ihr umkehrt, Sir. Das heißt unter einer Bedingung. Ja. Ihr müsst die gefangenen Comanchen mit euch zurücknehmen, die mir nur hinderlich wären. Gebt mir euer Wort darauf, ihnen das Leben zu schenken. Hier meine Hand. Gut. Jetzt entwaffnen wir sie und ihr nehmt sie mit bis über den Rio Pecos, damit sie nicht so leicht zurückkommen können, um hier Dummheiten zu machen. Ja. Erst dort gebt ihr ihnen ihre Pfeile, Bogen, Messer und Tomahawks zurück und lasst sie laufen. Ihre Pferde und Gewehre bekommen sie natürlich nicht wieder. Ist in Ordnung, Sir. Da, der Häuptling kommt zu sich. Ja, das war ein Schlag, wie nur Old Shatterhand zu geben versteht. Na, Häuptling, siehst du nun, dass ich Wort gehalten habe? Du bist jetzt mein Gefangener. Und jetzt nehme ich dir deine Medizin ab und verbrenne sie. Uff, das darfst du nicht tun. Ich habe sie schon, hier ist sie. Es gibt nur einen Weg, dich und deine Seele zu retten. Gebiete deinen Leuten, sich gefangen zu geben und alle ihre Waffen auszuliefern. Das kann Nale Masyuf nicht. So zünde ich deinen Medizinbeutel an. Halt! Mag der ganze Stamm gefangen sein. Die Medizin muss gerettet werden. Der Häuptling wird den Befehl geben. Ich wusste, du würdest Vernunft annehmen. So wurde auch dieser Teil unserer Aufgabe tatsächlich ohne Blutvergießen gelöst. Noch bevor die Soldaten mit den Gefangenen in ihrer Mitte aufgebrochen waren, ritt ich schon mit Old Shoehand und unseren Apachen hinter den Comanchen des Häuptlings Großer Donner her. Wir brauchten ja nur ihrer breit ausgetretenen Spur zu folgen, die von Stange zu Stange führte. Diese Wegweiser sollten später von den heimkehrenden Apachen auf dem Rückweg mitgenommen werden, damit nicht andere Reisende dadurch irregeleitet würden. Je weiter wir vorwärts kamen, desto sicherer und enger schlossen wir die Kaktusfalle, in die wir die feindlichen Comanchen trieben.